Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Ich kann nicht mehr. Trink aus, Junge. Das ist doch feiner Wodka. Trink nicht, Teddy. Ich ahne, was er vorhat. Wenn du die ganze Flasche ausdrängst... Du hörst den Mund. Ein Wort noch und ich knall dich ab. Du wirst vor morgen Mittag nicht wieder zu dir kommen, Teddy. Die Polizei wird dich gar nicht wachrütteln können, wenn sie dich findet. Mit euch beiden werde ich fertig. Mit 10 von eurer Sorte werde ich fertig. Mit 10? Haben sie denn 10 Kugeln in ihrer Pistole? Sei still, Manfred. Das ist toll, was er sagt. Trink die Flasche aus. Ja, trink nur. Ist doch wirklich bloß ein harmloser Raubüberfall. Aber ich darf nicht mehr auf der Insel sein, wenn ihr der Polizei erzählen könnt, was los war. Ja, ich trink die Flasche aus. Und daran mache ich euch jetzt zu Schnapsleichen. Na los, Bubi. Deine Flasche ist ja noch halb voll. Ich war erst im Halbschlaf. Dann habe ich ein Geräusch gehört. Aber es war keine klirrende Fensterscheibe. Jetzt bin ich mir sicher. Es war das Garagentor. In der Haustür steckt von innen der Schlüssel. Da wäre er nicht da reingekommen. Kann nicht mehr. Sei doch still, Manfred. Die Polizei wird keine Spuren von einem Einbruch finden. Für die Garage braucht man einen BKS-Schlüssel. Und nochmal einen, um von der Garage ins Haus zu kommen. Die beiden Schlüssel kann er nur von Marion haben. Sie hat diesen Mann als Mörder für mich gekauft, Teddy. Dich soll er nicht umbringen, sonst hätte er sich die Mühe erspart, sich zu maskieren. Du sollst als mein Mörder gelten, Teddy. Du wirst hier im Bett liegen, nach Alkohol stinken und nicht wach zu kriegen sein. Und auf der Tatwaffe wird man deine Fingerabdrücke finden. Marion! Marion! Morgen, Udo. Brauchst du mich? Ich sitze in der Badewanne. Nein, nein. Was? Nein, ich habe von dir geträumt. Was Nettes? Ich habe geträumt, Teddy Malik sprang ins Schlafzimmer. Im tollen Satz, bühnenreif. Im Tänzertrikot. Er hat in der Hand ein Messer. Ich halte Wort, schrie er. Ich räche Manfred. Dann trieb er dich ins Badezimmer und schnitt dir die Kehle durch. Du musst mich im Schlaf im Badezimmer gehört haben. Ja, ja. Manfred starb ja so im Badezimmer. Ja. Und Teddy Malik spuckt dir dauernd im Kopf herum, seit er wieder auf freiem Fuß ist. Machst du dir wirklich Sorgen, dass er seinen theatralischen Schwur im Gerichtssaal vor 12 Jahren wahr macht? Ach, hör doch auf, Marion. Und zeitlich kommt es jedenfalls hin. Als du mit der Nachricht nach Hause gekommen bist, dass man Teddy Malik wegen guter Führung vorzeitig entlassen hat, da hast du dich verändert. Seitdem bedrückt dich doch was. Ach, lass mich noch ein paar Minuten die Augen schließen. Ach, auch das noch. Lieber Himmel, der Fischfriese. Ich hätte heute Mittag Appetit auf dich, Tony. Ach, das habe ich dir ja noch gar nicht gesagt. Nee. Ich werde heute nicht mit dir zum Mittag essen. Ich fliege ja nach dem Frühstück nach Düsseldorf. Ah. Ja. Sollst du zurückkommen? Ja, natürlich. Irgendwann bestimmt. Ach, Herrgott, wann zieht dieser Kerl dann endlich ab? Dieser Schwachkopf, der Spökenkicker, der hat mir gerade noch gefehlt. Fischfriese ist der passende Name für ihn. Richtigen Namen hat er ja gar nicht verdient. Na, dann kauf mir doch einen Butz. Bitte. Für mein Mittagessen, oder? Ja? Frische Butz! Lebendige Frische Butt. Moin, moin, Herr Riewe, moin, moin. Ich möchte ein Butt. Ein Butt. Und wenn Sie noch gleich töten, ja. Den Kopf abschneiden, meinen Sie? Ja, ja. Ja, bei Fischen ist das ja anders als beim Menschen. Die zappeln auch lange, wenn man ihnen den Kopf abgeschnitten hat. Herr Riolani hat nicht mehr gezappelt damals, vor 12 Jahren. Ich hatte das zweite Gesicht vor dem Mord. Ach, das und Ähnliches erzählen Sie mir jedes Jahr. Wir hätten lieber Herrn Riolani warnen sollen, wenn Sie schon über die Gabe des zweiten Gesichts verfügen. Hätten mir doch nicht geglaubt. Er war doch unzertrennlich mit seinem Mörder, mit diesem jungen Tänzer. Übrigens, er ist wieder da. Auf der Insel. Ist wahrscheinlich begnadigt. Und ich habe es vorausgesehen, dass er wiederkommt. Der Mörder zieht es unwiderstehlich in die Stätte seiner Untat zurück. Das dreicht ums Haus. Er muss noch einmal in das Badezimmer, wo Herrn Riolani die Kehle durchgeschnitten hat. Also, bitte geben Sie mir den Butt. Ja, bitte. Ja. So eigentlich still heute, nicht? Still? Ja, so ähnlich still wie an dem Morgen vor 12 Jahren. Warum sind Ihre Zwillinge denn heute so still? Die müssen doch jetzt 10 Jahre alt sein, nicht? Mit 10 ist man doch nicht so still. Die Kinder haben wir in diesem Jahr nicht mitgenommen. Wir machen mit der Klasse eine Fahrt nach Frankreich. Oh, ja. Und der Hund? Warum bellt der Hund, ne? Der lebt nicht mehr. Oh, der lebt nicht mehr. Guck mal an. Erst der Herr Riolani und dann der Hund. Hören Sie auf. Dazwischen liegen noch 12 Jahre. 12. Das ist eine magische Zahl. 12 Jahre ruht das Morden. Und mit so einem Luder von Hund geht's wieder los. Der starb an Altersschwäche. Ja, ja, dann geht's wieder los. Ach, jetzt geben Sie mir endlich meinen Butt, kommen Sie. Den? Nein, der ist zu groß. Ja, gehen Sie mit dem. Und den kleinen da? Für Sie beide so einen kleinen Butt? Ja, ja, meine Frau ist alleine. Ich fliege heute zurück nach Düsseldorf. Das ist gut. Und kommen Sie nicht zurück auf die Insel. Sie würden der Nächste sein. Was? Ja, wenn es sein muss. Vor seinem Schicksal ist man nirgendwo sicher. In Düsseldorf so wenig wie hier, oder? Es ist dieses Haus, das den Tod bringt. Ich stand damals an dieser Stelle mit meinem zappelnden Butt. Und ich rief frische Butt noch lebendig. Und plötzlich merkte ich, dass was nicht stimmte. Die Standuhr hatte angefangen zu schlagen, drinnen in der Diele. Und die schlug wie eine Totenglocke. Ja. Und da habe ich ihn schnarchen hören, den Mörder. Was, oben im Schlafzimmer? Ja. Und gleich alle Fenster und Türen geschlossen waren? Ach, Sie glauben mir nicht. Na, da fragen Sie doch Knopf, den Polizisten. Bin gleich zu Ihnen gelaufen und hab gesagt, jetzt hat der Tänzer den Herrn Riolani die Kehle durchgeschnitten. Ach, hören Sie auf, woher wollen Sie das denn wissen? War da gar nicht im Haus. Warum haben Sie denn nicht eine Scheibe eingeschlagen, sind reingeklettert, was? Was, in dieses Haus? Da gehe ich nicht mal durch die Tür rein. Die Leute sagen, es ist das schönste Haus auf Kamm. Hat am meisten Atmosphäre, sagen die Leute. Atmosphäre. Sagen Sie mal, kommen Sie mal ein bisschen näher. Ja. Die Leute hier, was haben denn die von dem Prozess gesagt? Hat denn niemand an Teddy Maleks schaurige Geschichte von dem Maskierten geglaubt? Na, reden Sie doch. Will ja niemand von euch einen Verdächtigen gesehen haben? Ihre Standuhr in der Diele, die hat 9-mal geschlagen. Da kann doch höchstens 8 sein. Hm? Ich habe 2 Minuten vor 8. Die Standuhr geht 2 Minuten vor. Sie hat 9-mal geschlagen. Ich habe das mitgezählt. Wissen Sie, was das bedeutet? Es ist später, als wir denken. Das bedeutet das. Teddy Malik ist also tatsächlich auf der Insel. Hast du ihn etwa schon gesehen? Hast du deshalb von ihm geträumt? Was verschweigst du mir? Na, also gut. Es war vorgestern. Er fuhr in einem offenen Rolls-Royce, genau wie damals. Neben ihm ein Mann von Adel. Jedenfalls, er wirkte so. Als der Rolls-Royce hielt und Teddy Malik ausstieg, da fiel mir auf, sein Gang, der hatte sich irgendwie verändert. Weißt du, der ging nicht mehr wie ein Tänzer, so wie früher. Und bei näherem Hinsehen, Da war das auch gar nicht mehr Teddy Malik. Es bestand im Grunde nur eine ganz oberflächliche Ähnlichkeit. Das gleiche weißblonde Haar, die gleiche braune Haut, die schicke Wildlederjacke, dunkle Sonnenbrille. Naja, du weißt, es war eben einer von der gleichen Sorte in der gleichen Aufwachung. Bist du dir ganz sicher, dass es nicht Teddy war? Ja, ich habe zur Sicherheit ihn angesprochen und nach der Uhrzeit gefragt. Sag mir, jetzt werde ich verrückt. Was ist? Da hat der Fischfriese doch recht gehabt. Die Standuhr muss tatsächlich 9-mal geschlagen haben. Du, die geht eine Stunde vor. Ja, aber ich habe doch gestern Abend noch das Fernsehen nach der Standuhr angeschaltet. Ach, Unsinn. Ich muss sie falsch eingestellt haben, als wir gekommen sind. Sie soll seit 5 Tagen falsch gehen? Seit 5 Tagen richte ich mich nach dieser Uhr. Jedenfalls, wenn ich das Fernsehen einschalte. Ja, ja, für das Fernsehen hast du eben schon eine innere Uhr. Nur zur Feinabstimmung auf die Minute brauchst du noch auf die Uhr zu gucken. Den Stundenanzeiger, den siehst du schon gar nicht mehr. Ich könnte beschwören, dass ich gestern Abend auch auf den Stundenzeiger gesehen habe. Ja, dann hast du dich bei der Anfangszeit der Sendung vielleicht um eine Stunde geirrt. Die fing eine Stunde früher an, als du dachtest, und dann stimmt es wieder. Zufällig. Wo ist denn die Fernsehillustrierte? Oder im Fernsehsessel. Mhm. Was ist denn das da für eine Zeitung? Wo? Der Poppenburger Stadtanzeiger. Ach, den hast du gekauft. Was denn, Poppenburger Stadtanzeiger? Von wann ist denn der? Von gestern. Zeig mal. Hm? Das ist ja tatsächlich von gestern. Was soll denn das? Warum hast du denn diese Zeitung gekauft? Ich? Na, du bist doch Poppenburger. Ja, aber ich habe da diese Zeitung nicht gekauft. Na, ich erst recht nicht. Und wenn es die Zeitung von gestern ist, also gestern war niemand bei uns zu Besuch. Ach, du willst mich nervös machen, dann hast du auch die Urnenstunde vorgestellt. Du spürst doch... Das ist doch für mich jetzt eine Nervensache, spürst du? Was ist für dich jetzt eine Nervensache? Na, du weißt doch, dass ich heute nach Düsseldorf fliege. Das hast du mir erst heute früh gesagt. Du, das ist übrigens komisch. Ganz entgegen deiner Art hast du mich gar nicht gefragt, was ich in Düsseldorf will. Weil du das schon wusstest, mein Liebes. Unsere guten Freunde, die stecken dir doch alles. Gib es doch zu, du hast doch gewusst, dass ich mich da mit einer anderen Frau treffe und mit dem Rechtsanwalt, um die Probleme einer Scheidung zu besprechen. Du willst sie von mir scheiden lassen? Hm? Nein. Das habe ich nicht gewusst. Du willst Tanja Gumleitner heiraten. Du bist ja verrückt. Haha, du versuchst mich verrückt zu machen. Du führst einen Nervenkrieg, damit ich mich nicht entscheiden kann. Darum dieser ganze Hokuspokus. Du scheinst die Nerven ja schon verloren zu haben. Da traust du mir eigentlich so einen Unfug zu? Dass ich heimlich die Uhr verstelle? Dass ich hier eine Zeitung aus deiner Geburtsstadt unterschiebe? Ja, woran soll ich denn sonst glauben? Dass es hier im Haus spukt? Vielleicht ist der Geist des Ermordeten nach 12 Jahren zurückgekehrt. Sag mal, hat dich diese Tanja Gumleitner um den Verstand gebracht oder willst du mir den Geistesgestörten vorspielen, damit ich dich freigebe? Selbst wenn du wirklich geistesgestört wärst, Udo, ich gebe dich nicht frei. Wenn du Tanja Gumleitner heiraten willst, nur über meine Leiche. Ah. Also ich möchte wirklich bloß wissen, was dieser Poppenburger Stadtanzeiger soll. Ist da vielleicht irgendein beziehungsreicher Artikel drin, den du mir zu Gemüte führen willst? Gib mal hier. Sehr geschickt, wie du das machst. Wie du so gewisse Dinge ins Spiel bringst. Hast du sehr hübsch gesagt. Nur über meine Leiche. Ach, hier ist es hier schon, auf der 3. Seite im Lokalteil. Mit rotem Filzstift angekreuzt. Mutter von 4 Kindern beim Sonnenbaden erschossen. Was? Mutter von 4 Kindern erschossen? Steht da ein Name? Lass mich doch mal sehen. Die 44-jährige Regine Kuchen. Bitte gib dir mal die Zeitung her. Sag dir der Name, was? Kuchenbäcker? Mein Name ist in Poppenburg gar nicht so selten. Na, dann gib doch mal die Zeitung her. Ist doch kindisch, dass wir uns hier um so ein Käseblatt streiten. Ich dachte, ich sollte das lesen. Ach, willst du mir lieber vorlesen, bitte? Die 44-jährige Regine Kuchenbäcker, Mutter von 4 Kindern, wurde gestern kurz nach 14 Uhr in ihrem Garten... Lauter! In ihrem Garten beim Sonnenbaden von 2 Schüssen tödlich verletzt. Der Arzt konnte nur noch den Tod... Und so weiter und so weiter. Weiß man schon, wer der Täter ist? Ein Wahnsinniger. In voller Jägertracht mit einer Doppelflinte vom Balkon aus. Ein Jäger? Ja, ja, da hockt der Kerl quasi auf dem Hochsitz und bringt seine Frau zur Strecke. Eine Frau? Wer kennst du ihn denn? Ja, natürlich kenne ich den. Schließlich habe ich runde 30 Jahre in Poppenburg gelebt. Ja, du bist ja auch Jäger. Heute zwar sehr passiv, aber ich kann mich erinnern, dass du damals von einer Leidenschaft gesprochen hast. Tja, man versteht sich manchmal selbst nicht mehr. Von anderen ganz zu schweigen. Mit diesem Helmut Kuchenbäcker, stell dir das mal vor, da bin ich zur Schule gegangen. Ganz stiller Junge war das damals. Und jetzt schießt der auf alles, was ihm in die Quere kommt. Hat er denn auch auf die Polizisten geschossen? Ja, als die kamen, war er längst verschwunden. Ist und ist klar. Bis heute verschwunden? Naja, also ob er heute noch verschwunden ist, das kann ja nicht in der Zeitung von gestern stehen, nicht? Wie kommt die Zeitung hierher? Die muss uns jemand heimlich hingelegt haben. Wann denn heute Nacht? Alle Türen und Fenster sind von innen verschlossen. Wie damals. Wie meinst du das? Ach. Ich meine, gestern am Strand, da muss uns einer von unseren Freunden die Zeitung zu unseren Sachen gesteckt haben. Ich werde gebadet haben. Als wir dann später unsere Sachen zusammenpacken, da haben wir die Zeitung gar nicht bemerken. Beim Auspacken, da habe ich sie dann ganz in Gedanken, da habe ich sie zu den übrigen Zeitungen gelegt. Und wer sollte uns die Zeitung zugesteckt haben? Warum? Das werden wir schon rauskriegen, nicht? Wir fragen mal rum heute am Strand. Ich denke, du fliegst nach Düsseldorf. Nein, nein. Das war nicht mein Ernst. Ich wollte nur mal sehen, wie du reagierst. Sieh mal, ich wäre doch mit dir gar nicht auf die Insel gefahren, wenn ich nichts Besseres als eine Scheidung von dir im Kopf gehabt hätte. Und was hattest du Besseres im Kopf? Wir haben über 10 Jahre eine so glückliche Ehe geführt. Ich meine, eine Chance hat sie noch verdient. Es ist zu einem Experiment geworden. Gut. Zum ersten Mal nach dem Mord mit dir allein im Haus. Mit den Kindern, da hatte das immer eine ganz andere Atmosphäre. Vielleicht hat der Fischfriese recht. Es riecht, ich kann mir nicht helfen, es riecht nach Mord hier im Haus. Das ist die besondere Atmosphäre. Fürchtest du einen zweiten Mord? Oder soll ich lieber sagen, denkst du an einen zweiten Mord? Ich meine den Mord von damals. Aber das ist ganz typisch. Wieder dein Misstrauen. Oder soll ich lieber sagen, dein Verdacht? Um unsere glückliche Ehe zu beschwören, 10 Jahre lang gab es kein Misstrauen. Da unterschlägst du aber einiges. Du hattest doch schon vor 12 Jahren einen ganz bestimmten Verdacht. Und ich frage mich, ob du den immer noch hast. Was meinst du? Na, das weißt du doch. Sieh mir doch mal in die Augen. Hast du immer noch den Verdacht, dass ich damals einen Mörder gedungen habe? Dass irgendein von mir gekauftes Subjekt der Mann mit der Maske war, der durch die Garage eindrang, der die Malik mit vorgehaltener Pistole zwang, eine ganze Flasche Wodka auszutrinken und dann im Badezimmer deinem Mann die Kehle durchschnitt? Ich habe damals nur vorsichtige Fragen nach deinem schließlich etwas merkwürdigen Alibi gestellt. Aber deine Erklärungen haben mich schließlich befriedigt. Befriedigt? Ah, das ist gut. So viel Gespür habe ich selber gehabt. Meine Erklärungen waren dir nicht gut genug, aber... Naja, aber... Dann siegt eben die Liebe, nicht? Das sagst du so gemein. Bis gestern Abend habe ich mir eingebildet, dass bei diesem Experiment mit uns beiden, wie du es nennst, auch noch einmal die Liebe siegen würde. Naja, warum nicht? Wir sind ja beide noch nicht so alt für die Liebe, nicht? Um es dir ganz brutal zu sagen. Das war ein Vergleich mit Tanja. Und um es mir ganz brutal zu sagen, du hast den Vergleich gewonnen. Ich hatte mit einem ganz anderen Ende gerechnet. Sollte dieses Experiment wie in einem Chemiesaal mit einem großen Knall enden? Etwa mit dem Knall einer Pistole? Warum hast du zum ersten Mal eine Pistole mit auf die Insel genommen? Ach Gott, warum? Weil ich zum ersten Mal... Ja, ich hatte Angst. Vor Teddy Malik. Ach. Darum wollte ich nach dem Albtraum heute Nacht so überstürzt die Flucht ergreifen. Ich weiß nicht. Deine Erklärungen klingen nicht glaubwürdig. Wie damals bei diesem sonderbaren Alibi. Selbst für das Rätsel mit dieser Zeitung, da bietest du mir doch eine Erklärung an, die doch ziemlich unwahrscheinlich ist. So, findest du. Udo, was hast du vor? Ehrlich. Warum hast du die Uhr heimlich eine Stunde vorgestellt? Ach, jetzt fällt's mir wieder ein. Naja, ich hatte gestern Abend wohl doch einen Punsch zu viel getrunken. Ja, ich hatte einen echten kleinen Filmriss gestern Abend. Aber jetzt kann ich mich doch wieder dunkel erinnern. Die Uhr war stehen geblieben. Ich habe sie wieder aufgezogen. Und blau wie ich war da, habe ich sie um eine Stunde falsch gerichtet. Bitte sag jetzt nicht wieder, dass du das unglaubwürdig findest. Lass uns doch endlich wieder Vertrauen zueinander haben, Marian. Bitte. Lass uns doch diesen schrecklichen Morgen vergessen, das Haus verlassen und den ganzen Tag am Strand zubringen. Ist doch heute so herrliches Wetter. So hohe Brecher haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Auch das Wasser ist wärmer geworden. Das ist unser erster wirklich schöner Tag auf der Insel. Udo! Ja? Udo! Ja! Also tatsächlich. Hallo Udo! Erkennst du mich wieder? So im Adams-Kostüm. Hilfe, die Bälle! Das war ein Brecher. Der hat uns alle drei von den Beinen gerissen. Hat mich dir genau vor die Füße gespielt. Wo treffen wir uns? Hallo? Ach, Frau Riolani. Ich meine natürlich Frau Riebe. Woher kennt ihr uns? Och, ich kenne sie von Fotos aus den Illustrierten. Nach dem Mord an ihrem ersten Mann. Aber lasst uns wieder in die Brandung gehen. Da fallen wir nicht so auf. Wer ist das, Udo? Ein ehemaliger Klassenkamerad. Habt ihr die Zeitung gefunden, die ich euch heute Nacht ins Haus gelegt habe? Habt ihr gemerkt, dass die Standuhr eine Stunde vorgeht? Das waren Sie? Wie sind Sie ins Haus gekommen? Oh, wie vor 12 Jahren durch die Garage. Ich habe nämlich noch die Nachtschlüssel, die Udo mir damals gegeben hat. Und euch nur zeigen, dass ich es beweisen könnte. Was könnten Sie beweisen? Dass ich vor 12 Jahren für einen Lohn von 10.000 Mark Manfred Riolani die Kehle durchgeschnitten habe. Hin, dass wenn uns alle hört. In eurem Auftrag. Nicht in meinem Auftrag. Udo, wer ist dieser Mann? War doch eine prima Idee von mir, unauffällig mit euch ins Gespräch zu kommen. Du, ich wollte dich gestern Abend anrufen, aber hier in Kampen habt ihr ja eine Geheimnummer. Warum sind Sie heute Nacht nicht zu uns ins Schlafzimmer geschlichen und haben uns geweckt? Wegen eurer Kinder. Hätten die etwa alles mit anhören dürfen? Unsere Kinder sind in diesem Jahr nicht dabei. Ich habe Angst, dass irgendjemand in der Nähe doch ein paar entscheidende Worte versteht. Was auch nicht gerade in deinem Sinn sein dürfte, Helmut. Helmut? Etwa Helmut Kuchenbäcker? Aha. Der Mann, der seine Frau erschossen hat. Ja, genau der. Sie scheinen zu wissen, was Sie wollen. Und offenbar ein Mann, mit dem man ganz vernünftig reden kann. In unserem Haus wären wir jetzt ganz ungestört. Ja, da könntet ihr mich dann ganz ruhig umbringen, ne? Nein, wir reden hier. Für mich ist das hier der ideale Platz. Nackt sind alle Menschen gleich. Wie ihr euch denken könnt, ist meine Kleidung für die Insel nicht gerade zünftig. Ich musste hier auf der Stelle fliehen im grünen Jägerrock. Damit kann ich mich nicht mehr sehen lassen, aber hier unter lauter Nackten. Wir sollten zur Sache kommen. Was wollen Sie? Genug Geld, um mir eine neue Existenz aufbauen zu können. Im Ausland natürlich. Da habe ich auch eine Freundin. Ja, mit meiner Alten, das ging nicht mehr. Das war nicht mehr auszuhalten. Es kam allerdings etwas unvorbereitet. Einkleiden müsste mich auch, Größe 52. Das ist kein Problem. Und wie viel Geld? 50.000. Wann und wo? Das ist noch ein Problem. Die haben mein Auto entdeckt. Haben sich heute Morgen richtig auf die Lauer gelegt. Ja, zum Glück bekam ich Witterung, als ich mich herankirschte. Ja, ich gehe raus. Ich friere. Mir reicht. Ihr Problem ist also, wie Sie von der Insel wieder herunterkommen. Ja, der Damm und die Fähren werden sicher scharf bewacht. Dass ich über ein Privatflugzeug verfügen könnte, das wird wohl kaum jemand vermuten. Aber wenn ich auch keine Ahnung vom Fliegen habe, ich weiß doch, dass ihr mit einer Sportmaschine hier seid. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ich muss natürlich mit Udo noch sehr viel besprechen. Wann und wo treffen wir uns wieder? Oh, so um 3 Uhr. Besprechen wir dann die Einzelheiten. Was ich an Kleidung brauche, bringt ihr mir am besten in einer Badetasche mit. Das Geld hat Zeit bis heute Nacht. Das können wir im Flugzeug regeln. Also, bis heute Nachmittag um 3. Auf Wiedersehen! Mario. Willst du den Butt wirklich braten? Hast du jetzt noch Appetit? Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Vielleicht doch Mann und Weib. Ach, Quatsch. Immerhin haben die Gerüche aus der Pfanne dich zu mir in die Küche gelockt. Ja, wärst du denn bereit, auf seine Forderungen einzugehen? Erzähl mir erst mal von ihm. Tja. Was soll ich da erzählen? Dass wir in der Schule mal sitzen geblieben sind, zusammen. Wahrscheinlich hat uns das zu dicken Freunden gemacht. Nach der Schule haben wir uns dann beide verheiratet und unsere Freundschaft hat sich ziemlich schmerzlos wieder aufgelöst. Meine erste Frau mochte seinen Freund nicht. Als ich dann Jäger wurde, sind wir wieder zusammengekommen. Da haben wir oft nachts stundenlang zusammen im Wald auf dem Hochstand gesessen und versucht, uns mit Jägerschnaps warm zu halten. Zielwasser und gequatscht haben wir. Besonders ich, er ist ja mehr von der stillen Sorte. Ich hatte ja meine Sorgen, das weißt du ja, meine kaputte Ehe, meine noch kaputtere Firma. Und dann habe ich ihm von dem Reichen aus dem Ruhrgebiet erzählt, der meine Firma aufkaufen wollte, von Manfred Riolani. Und ich habe ihm von Riolanis bildschöner junger Frau erzählt. Marion. Von meinen Träumen, dich zu heiraten und von dem unlösbaren Problem. Manfred Riolani würde seine schöne junge Frau doch nicht hergeben. Von einer finanziellen Zugabe in Form einer großzügigen Scheidung ganz zu schweigen. Er wusste ihre Schönheit zu schätzen. Obwohl er die schönen Künste gewiss höher einschätzt und am höchsten die schönen jungen Männer, die ihn mit diesen schönen Künsten ergötzten. Naja, er wollte seine von aller Welt bewunderte Ehefrau als Statussymbol behalten. Vor 12 Jahren war dieses Wort noch nicht so abgedroschen. Und was hat er gesagt? Ich meine Helmut. Tja, bring das Schwein doch um, hat er gesagt. Und du? Ich? Ich hab gelacht. Und da hat er mir den Vorschlag gemacht, dass er es tut. Er wollte ihn mit der Flinte erledigen, mit Schrot. Da können die Ballistiker hinterher die Waffe nicht identifizieren. Er sah aber dann ein, dass der Verdacht auf einen Weidmann fallen würde. Erst auf mich als Nutznießer, bei einem guten Alibi, dann auf ihn. Und da hatte er dann die Idee mit dem Jagdmesser. Also wenn ich geahnt hätte, wessen Idee das war. Du hast mir von diesem Helmut Kuchenbecker nie was erzählt. Doch, doch, doch. Nur seinen Namen habe ich nicht genannt. Kuchenbecker hatte ja nur die Idee, nicht? Er hatte ja keinen Plan. Du hast dich doch sofort ans Plan gemacht. Der Verdacht würde auf uns fallen, wenn wir nicht eine ganz andere Art von Mord vortäuschen könnten. Eine jener Bluttaten, mit denen Männerfreundschaften wie Manfred sie pflegte, ja gelegentlich enden. Ich sollte mit dem Nachschlüssel durch die Garage in das Haus eindringen, mit einer Pistole Manfred und Teddy in Schach halten und Teddy zwingen, eine ganze Flasche Wodka auszutrinken. Kein Problem. Hör auf. Ja, hör auf. Das habe ich damals gesagt. Hör auf, das kann ich nicht. Und dann habe ich dir den Vorschlag gemacht, ich könnte einen Mann besorgen, der es für Geld macht. Und damit hatte ich eben den Kuchenbäcker gemeint. Und ich habe ganz entschieden Nein gesagt. Nein, kein Mitwisser. Tja, natürlich hattest du recht. Ich habe das ja auch eingesehen. Ich war ja bereit, es selber zu tun. Aber war ich doch wieder zu feige. Bin auf Kuchenbäckers Angebot zurückgekommen. Aber wenn ich dir das erzählt hätte, beinahe hätte ich ja alles gestanden. So? Ja, als du nämlich herausbekommen hattest, dass ich mir für die Tatzeit ein Alibi verschafft hatte. Ja, wie konnte ich auch mit 2 Freunden zusammen gewesen sein, wenn ich zur selben Zeit deinen Mann umgebracht haben wollte? Aber schließlich hast du es mir dann doch geglaubt, dass die Freunde besoffen waren und sich im Tag geirrt haben. Ich habe es dir glauben wollen. Ich hatte Angst, dich zu verlieren. Ich habe noch heute Angst, dich zu verlieren, Udo. Angst? Wieso? Wenn ich ins Zuchthaus komme? Oder wenn ich mir das Leben nehme? Du kannst doch behaupten, du hättest von nichts gewusst. Ein gefährlicher Mann, dieser Kuchenbäcker. Auch für dich, Marion. Ich habe ihm damals erzählt, dass die Einzelheiten des Plans von dir stammten. Was er über mich weiß, ist nicht viel wert. Ich würde behaupten können, das hättest du ihm vorgelogen. Schon erledigt. Oder glaubst du im Ernst, dass ich auf Schützenhilfe von Helmut Kuchenbäcker spekuliere? Wir müssten ihn im Flugzeug überwältigen können. Ja. Und dann fliegen wir weit von der Küste weg und werfen seine Leiche ins Meer. Du musst nicht denken, dass ich keine Skrupel habe. Aber ich glaube, dass Kuchenbäcker denkt, dass du keine Skrupel hast. Einem von uns beiden wird er während des ganzen Fluges die Pistole in den Nacken setzen. Du kannst genauso gut fliegen wie ich. Wenn ich genügend Höhe habe, könntest du das Steuer noch übernehmen und dann beide Leichen ins Meer werfen. Vorausgesetzt, er setzt mir die Pistole in den Nacken. Da bin ich mir gar nicht so sicher. 50 zu 50. Ist das eine gute Chance? Wir haben eine bessere. Ich habe einen Plan. Düsseldorf? Nein, ich will nicht nach Düsseldorf. Flieg mich nach Südamerika, verdammt nochmal. Da reicht der Sprit nicht. Ja, dann meinetwegen nach England, da vermutet mich keiner. Da können wir nicht heimlich landen. Nein, das wäre Unfug. Düsseldorf ist keine Gefahr. Im Privatverkehr zwischen deutschen Flughäfen wird nur der Pilot kontrolliert. Nein, nein. Doch, das kannst du uns glauben, Helmut. Wir können es uns doch gar nicht leisten, dass du verhaftet wirst, mit dem Geld, das du von uns hast. Und ob wir nun die Schlüssel von dir haben oder nicht, du weißt doch zu viel. Du könntest vor Mord an Riolani Einzelheiten erzählen. Ja, und ich werde das tun, du. Wenn man mich schnappt, verlasst euch drauf. Wir kommen ja wegen meiner Frau schon lebenslänglich. Und einmal oder zweimal lebenslänglich, das ist doch egal. Also dann bleibt es dabei. Wir treffen uns heute Abend um 20 Minuten vor 11. Das muss dich doch eigentlich interessieren, wie es mit meinem Gewissen bestellt ist. Vor unserem zweiten Mord. Und mit deinem Gewissen. Unser Gewissen hat uns damals auch zu schaffen gemacht, vorher. Und hinterher haben wir uns dann beide gewundert, wie wenig wir es spürten. Das war der Beweis, dass es richtig war. Wir hätten ohne diesen Mord gar nicht weiterleben können. Oh, wir schon. Aber unsere Liebe nicht. Sie brauchte gewisse Lebensbedingungen. Mercedes-Coupé, Swimmingpool, Rom, Paris, Bermudas. Du hättest Manfred Riolani davonlaufen können. Mit mir. Unsere Liebe wäre uns ja genug gewesen. Aber wie lange? Wie lange? Ich schätze ein halbes Jahr. Wir hätten uns beide Arbeit suchen müssen, schlecht bezahlte. Wir hätten in einem möblierten Zimmer gewohnt. Wir haben mit der Straßenbahn gefahren. Einen Mord kann man überleben, aber nicht den sozialen Abstieg. Wir haben unser Gewissen damals kaum gespürt. Ja, weil wir es betäubt haben. Nicht mit Alkohol, nicht mit Drogen, sondern mit Leidenschaft und Liebe, mit Freude an unseren Kindern, mit unseren Erfolgen in der Gesellschaft. Wir haben unser Leben mit Glück überladen. Dann wolltest du wohl Ballast abwerfen, als du vor einem Jahr anfingst, unser Glück zu zerstören. Es fing mit Teddy Maleks Entlassung an. Ich habe all die Jahre Angst davor gehabt. Angst vor seiner Rache. Ich habe ihn durch einen Privatdetektiv beobachten lassen. Und von Bericht zu Bericht wurde mir klarer, Teddy Malek ist ja ein gebrochener Mann. Er ist arbeitslos, ganz in den Händen seiner alten Mutter, die nicht einmal an seine Unschuld glaubt. Wahrscheinlich glaubt er inzwischen selber nicht mehr daran. Vor diesem menschlichen Wrack, Mario, brauchen wir gar keine Angst zu haben. Und dein Albtraum heute Nacht? Wahrscheinlich war es ursprünglich ein Wunschtraum. Oder? Erst im Erwachen, im Begreifen, dass es nicht die Wirklichkeit war, wurde es zum Albtraum. Da kam die Angst. Die Angst um dich. Die Angst vor Teddy Malek. Du bist mit deinen Nerven am Ende. Ja, ja. Darum sehe ich doch alles so klar. Du hast Manfred nicht töten können, du wirst auch Kuchenbäcker nicht töten können. Das ist, was ich jetzt klar sehe. Ich bin mir nicht sicher. Als Marionette bin ich vielleicht noch zu gebrauchen. Du bleibst hier. Ich mache es alleine. Das schaffst du nicht. Wenn Sie nicht endlich aufhören, mir mit der Pistole das Nackenhaar zu kitzeln, drehe ich noch durch. Dann gibt es einen Absturz und wir sind beide tot. Besser wir beide als ich allein. Ich brauche etwas zum Aufwärmen. Da hinten in der Tasche ist ein Kräuterlikör. Darf ich? Sie machen keine Bewegung. Ja, dann geben Sie mir bitte die Flasche. Ja. Mein Lieblingslikör. Riecht gut. Darf ich jetzt einen Schluck trinken? Bitte. Wollen Sie aus der Flasche trinken? Ja. Sie haben aber einen schönen Zug. Trinken Sie mal nicht die ganze Flasche aus. Wieso? Wollen Sie auch einen Schluck? Was war das? Weiß nicht. Irgendwas am Motor. Vielleicht hat Udo da heimlich eine Schraube gelockert, um uns beide loszuwerden. Vielleicht spielt er nur krank. Na ja, damit er nicht mitfliegen musste. Ach, daran hätte ich denken müssen. Der will auch Sie loswerden, dieses Schwein. Nur beruhigen Sie sich mal. Der Motor läuft ja wieder rund. Ja, nehmen Sie die Flasche. Der Rest ist für Sie. Danke. Es war verdammt kalt hier oben. Sie hätten mir wärmere Sachen kaufen sollen. Es riecht aber doch ein bisschen komisch, wenn man es genau nimmt. Könnte vergiftet sein. Wenn Udo sie loswerden will. Mir hat er gut geschmeckt. Na dann. Verdammt. Pflanzenschutzgift. Ich habe immer Bauchschmerzen. Ja. Ja, so fängt's an. Mir wird schwarz vor Augen. Die Maschine, ich kann sie nicht behalten. Wo denn? Da stoßen wir ins Wasser. Ich kann nicht schwimmen. Vielleicht schmeckt das auch bloß nach Pflanzenschutzgift. Das ist aber vielleicht gar keins. Vielleicht haben Sie auch gar keine Bauchkrämpfe. Oh, wie viel Höhe haben wir noch? Schluss jetzt mit dem Theater. Los, fangen Sie die Maschine ab. Ich zähle bis drei. Hinten müssen Schwimmwesten liegen. Ziehen Sie sich eine an. Ich zähle bis drei. Jetzt eins. Ich doch eine Schwimmweste. Zwei. Bei drei schieße ich. Schwimmen. Drei. Eine Flasche Magenbitter lag nicht angebrochen in der Tasche. Eine zweite Flasche derselben Marke war zur Hälfte geleert, mit einem tödlichen Gift versehen und locker verkorkt unter dem Pilotensitz versteckt. Nach dem Aussetzen des Motors brauchte Marion ja beide Hände, um das abkippende Flugzeug wieder unter Kontrolle zu bringen. Sie wollte die Flasche neben den Sitz stellen. Als sie das Flugzeug dann wieder stabilisiert hatte, konnte sie die Flaschen austauschen und Kuchenbäcker zur Beruhigung einen Schluck anbieten. Wer ist da? Ich bin es. Führst du Selbstgespräche? Nein, ich habe nur etwas diktiert. Es hat also geklappt. Natürlich hat es geklappt. Sag mal, was ist mit dir los? Du siehst ja furchtbar aus. Ach, das ist eine lange Geschichte. Ich habe die ganze Flasche Wodka ausgetrunken. Du lügst, da steht die Flasche doch. Sie ist doch noch halb voll. Als ich dich vor mehr als 24 Stunden verließ, da hattest du sie doch schon zu einem Viertel geleert. Naja, nur erzähl doch erstmal, wie war's denn bei dir? Wie befürchtet hat er das Gift geschmeckt. Auch auf mein Theater fiel er nicht herein. Der Mann war ja krankhaft misstrauisch. Es war reine Nervensache. Die Maschine hatte nur noch 900 Fuß Höhe, da griff er endlich nach der Schwimmweste. Als er sie sich anzog, da musste er natürlich die Pistole aus der Hand legen. Ich riss deine Pistole unter dem Cockpit hervor und erschoss ihn. Hast du das auch schon diktiert? Was? Dass wir deine Pistole unter dem Cockpit mit Klebeband befestigt hatten, schussbereit. Ich diktiere was Geschäftliches. Dann lass mich mal hören. Du kannst es hören. Von Anfang an. Bitte? Lieber Teddy Malik, wenn Sie diese Kassette erhalten, werde ich nicht mehr unter den Lebenden sein. Ihnen soll dieses Geständnis helfen, wieder zu den Lebenden zurückzukehren. Entschuldigen Sie, meine schwere Zunge, ich habe mir Mut angetrunken für meinen Selbstmord nachher. Der Mörder von Manfred Riolani ist ein gewisser Helmut Kuchenbäcker, der jetzt wegen Mordes an seiner Frau gesucht wird. Kuchenbäcker war damals mein Freund. Er hatte mir selber das Angebot gemacht, für Bezahlung Manfred Riolani zu ermorden. Was soll das? Ach, es war schon gestern Abend. Ich wollte mir mit Schlaftabletten das Leben nehmen. Aber dann hat mich der Mut verlassen, nach der vierten oder fünften Tablette. Ich habe die ganze Nacht und den ganzen Tag geschlafen. Ich bin erst vor ungefähr einer Stunde wieder wach geworden. Und ich fühle mich furchtbar. Übrigens, ich habe die ganze Schuld auf mich genommen. Wie nobel. Lass mich mal hören. Marion wusste nichts von diesem Kuchenbäcker. Sie bestand darauf, dass ich selber den Mord ausführte. Genau nach ihrem Plan. Sie wollte keinen Mitwisser. Aber mir fehlte der Mut. Dir fehlt ziemlich oft der Mut. Diesmal hat dir der Mut gefehlt, mir die Wahrheit zu sagen. Ach, das hatte ich doch gestern Abend diktiert. Ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern. Ach, mein Kopf, mein Kopf. Na ja, dann müssen wir wohl erst mal etwas gegen deinen Kater tun, bevor wir uns weiter unterhalten. Ich mische wieder unseren bewährten Katertöter. Um das abkippende Flugzeug wieder unter Kontrolle zu bringen. Sie wollte die Flasche neben den Sitz stellen. Als sie das Flugzeug dann wieder stabilisiert hatte, konnte sie die Flaschen austauschen und Kuchenbäcker zur Beruhigung einen Schluck anbieten. Wer ist da? Ich bin es. Führst du Selbstgespräche? So, jetzt kannst du ausschalten. Das war alles. Schmeckt wie immer scheußlich. Dein Katertöter. Fühlst du dich schon etwas besser? Naja, ein bisschen erfrischt, aber sonst. Naja, ein Katertöter ist ja nicht für jeden Kater gut. Töte mal einen Kater, den du nach einem Mord, nach zwei Morden hast. Nach zwei Morden und 12 Jahren. 12 verdammt glücklichen Jahre. Nein, nein, es stimmt ja gar nicht. Glücklich war ja bloß 11. Da fing ja der Kater schon an. Der, den man nicht töten kann. Mit nichts auf der Welt. Außer mit einem Selbstmord und einem vollen Geständnis. Ich hätte die Kassette nur abgeschickt, wenn du ums Leben gekommen wärst. Ehrlich, ich hätte gewartet, bis ich Nachricht bekommen hätte. Es war abgemacht, dass ich dich anrufe, wenn ich in Düsseldorf gelandet bin. Und? Ich hab dich angerufen. Du hast den Hörer nicht abgenommen. Das Läuten des Telefons hat dir schon genug gesagt. Ich hab das Telefon gar nicht läuten hören. Ich hatte doch die Schlaftabletten und den Alkohol. Ich muss tief geschlafen haben, als das Telefon... Nein, Udo, der Anfang vom Telefonläuten ist noch mit auf der Kassette. Du hast es wohl zu löschen versucht, aber du hast es nicht hingekriegt. Was hast du? Furchtbare Schmerzen. Mein Bauch. So Krämpfe. Der Kater? Nach so viel Alkohol? Na komm. Komm, leg dich auf die Couch. Komm, ich helfe dir. So, du, ich habe neulich in unserer Fernsehillustrierten gelesen, dass man von Alkoholexzessen eine akute Bauchspeicheldrüsenentzündung bekommen kann. Die ist lebensgefährlich, sagt man. So, also, ich rufe jetzt sofort Dr. Jensen an, ja? Nein, nein, nein. Lass es, wird schon wieder besser. Hallo? Guten Abend, Herr Dr. Jensen. Gut, dass ich Sie erreiche, ja? Hier spricht Marion Riebe. Sie wissen, ja? Meinem Mann geht es sehr schlecht. Können Sie vorbeikommen? Ihr Wagen ist in der Werkstatt. Zu Fuß? Oh nein, so lange kann man nicht warten. Ich hole Sie mit unserem Wagen ab, ja? In 3 Minuten bin ich bei Ihnen. Bis gleich. Wie geht's dir, Udo? Wie geht's dir? Ich weiß nicht. Du hast ja mitgehört. Ich hole Dr. Jensen in unserem Auto hier. Bleib auf der Couch liegen. Ich beeile mich. Ich mache so schnell ich kann. Sie hat die Kassette mitgenommen. Automatischen Anrufbeantworter der Praxis Dr. Jensen in Kampen. Die Praxis ist bis morgen früh um 8 nicht besetzt. In dringenden Notfällen wenden Sie sich bitte an Herrn Dr. Friedrichsen in Westerland. Wenn Sie eine Nachricht für Herrn Dr. Jensen hinterlassen wollen, haben Sie jetzt 3 Minuten Sprechzeit. Bitte sprechen Sie. Hier spricht Udo Riewe. Wie viel Zeit habe ich noch? Herr Dr. Jensen, meine Frau ist angeblich zu Ihnen gefahren. Ach, das wird ja viel zu lang. Meine Frau hat einen Katertöter gemixt. Das ist normalerweise... Aber diesmal muss sie von dem Gift reingemischt haben, mit dem sie Kuchen... Das kann ich gar nicht alles erklären, dazu brauche ich Stunden. 3 Minuten ist zu wenig. Aber Sie können ja alles auf meiner Kassette hören. Herr Dr. Jensen, sagen Sie... Das war meine Kassette, ja. Nein, nein, er wird ja meine Kassette löschen. Aber mein Geständnis braucht sie noch. Ja, sie wird die ersten Sätze mit meinem Geständnis auf der Kassette lassen. Mein Geständnis. Ich habe doch gesagt, dass ich mir nachher das Leben nehmen will. Danach wird sie alles löschen, noch bevor ihr Name... Wie viele Sekunden habe ich noch? Ich weiß es nicht. Ich brauche es auch gar nicht mehr zu wissen. Der automatische Anrufbeantworter von Dr. Jensen wird dir zum Verhängnis. Maria, er wird beweisen, dass du mich ermordet hast. Wenn du Dr. Jensen nicht bestechen kannst. Ich muss weg vom Telefon. Ich kann nicht mehr. Irgendeine andere Nummer, die dich auf eine falsche Spur bringt. Ist es